Truck war richtig im Eimer. Wir riefen den ADAC an, die sagten, ihr fahrt zu schnell. Wir schicken euch einen Heini und seinen besten Mann, nämlich Gunther Manuel. Gunther erschien wirklich fast nüchtern. Er kam mit dem Schraubenschlüssel an und raunte, du fährst zu schnell. Dein Motor, der braucht Hilfe und ich glaub, ich kann's, lallte Gunther Manuel. Gunther, Gunther, Gunther, abstinent von Zeit zu Zeit. ADAC Gunther, und er schlichtet auch mal Streit. Dieser Truck ist mein ganzes Leben und zur Not schieb ich ihn auch mal an. Mancher denkt, ich fahr zu schnell, doch der gibt's einen Klempner, deren besten Mann, nämlich Gunther Manuel. Immer im Jeans und meistens in Jeans, ja bei Sturm und Regen kommt er an. Er sagte, du fährst zu schnell, aber dafür bin ich da, denn ich weiß, ich kann's. Okay, Gunther Manuel. Gunther, Gunther, Gunther, abstinent von Zeit zu Zeit. ADAC Gunther, und er schlichtet auch mal Streit. Jeder Truck ist ein bisschen Heimat, denn gerade jetzt schalte ich ihn an. Sag bloß nicht, du fährst zu schnell. Der Mechaniker lächelt, deren besten Mann, nämlich Gunther Manuel. Im tiefen Westen oder Osten halte ich zwischendurch gerne an, wenn du glaubst, ich fahr zu schnell. Und der Truck, der wird halten, er steht seinen Mann. Wo sieht Gunther Manuel? Gunther, Gunther, Gunther, abstinent von Zeit zu Zeit. ADAC Gunther, und er schlichtet auch mal Streit. Gunther, Gunther, Gunther, abstinent von Zeit zu Zeit. ADAC Gunther, und er schlichtet auch mal Streit. Und er schlichtet auch mal Streit. Und er schlichtet auch mal Streit.